Ist es wirklich so? Peter Sloterdijk, zusammengefasst von Jürgen König. Peter Sloterdijk hat gestern in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung etwas gesagt zum Zustand unseres Wirtschaftssystems, das er, wir haben es gehört, Kapitalismus nun wirklich nicht nennen möchte. Hat er denn recht? Geht er zu weit oder geht er nicht weit genug? Darüber wollen wir jetzt mit Wolfgang Nowak sprechen. Ein politikerfahrener Mann, war unter anderem mal 3 Jahre lang Planungschef im Bundeskanzleramt, hat viele beraten und ist inzwischen der Sprecher der Geschäftsführung der Alfred-Herrhausen-Stiftung der Deutschen Bank. Schönen guten Tag, Herr Nowak. Guten Tag. Kann man das denn so sagen? Die Armen beuten inzwischen die Reichen aus bei uns? Das ist natürlich überspitzt formuliert von Sloterdijk, aber man muss ja manchmal überspitzen, um die Leute auf etwas aufmerksam zu machen. Wenn Sie sich eine Stadt wie Berlin ansehen, in der inzwischen 50% tatsächlich von Zuwendungen leben, die von anderen erarbeitet werden und von einer Politik in Berlin, die ein großes Interesse daran hat, dass dieser Zustand sich nicht ändert, sonst würde sie nicht gewählt, dann fragen sich natürlich die anderen, die Steuern zahlen, und das sind nicht, sagen wir mal, die großen Kapitalisten, das sind einige wenige, aber das sind ja ganz normalen Steuerbürger wie Sie und ich und die uns jetzt zuhören können, die so bis zu 6.000, 7.000 Euro vielleicht im Monat verdienen und die geben über 60% ab. Und jetzt mal ganz böse gesagt, was erhalten Sie in Berlin als Gegenleistung? Ein jämmerliches Schulsystem, in dem man würfeln muss, ob man aufs Gymnasium kann. Also jämmerlicher geht es nicht mehr. Und insofern macht sich allmählich eine Unmut bei den Leuten breit. Was tut der Staat eigentlich mit dem Geld, das wir haben? Er verspricht uns, dass der Status quo aufrechterhalten bleibt. Den kann man nicht mehr retten. Und er veruntreut die Zukunft durch zu viele Schulden, die er macht. Insofern ist es ein Artikel, der versteckt im Feuilleton wahrscheinlich niemand erreicht, außer uns jetzt hier, aber der eigentlich nachdenklich machen sollte. Lassen Sie die Kollegen von der FAZ nicht hören, dass man bei denen versteckt im Feuilleton niemanden erreicht. Aber bleiben wir doch mal bei dem Begriff Ausbeutung. Sie haben gesagt, er überspitzt, aber ich meine, das ist ja etwas, das tut man aktiv. Diese gut 50% in Berlin, Sloterdijk schreibt in seinem Artikel auch, da sind gut 50% in den meisten Gesellschaften inzwischen. Die tun das doch nicht absichtlich, so wenig Steuern zahlen. Die haben halt so wenig. Ja, die haben halt zu wenig, aber auch weil man sich, inzwischen haben wir in Deutschland richtige Hartz-IV-Karrieren. Es ist in Deutschland etwas abhanden gekommen. Der Stolz, etwas aus eigener Leistung zu tun, der Stolz, sich einzusetzen, der Stolz, etwas zu schaffen. Und wir haben keinen Staat oder bald nicht mehr einen Staat, der die Menschen befähigt, sozusagen mehr aus sich zu machen, sondern der die Menschen eigentlich, das ist die Wetteiferung der beiden großen Parteien und die SPD ist da im Augenblick an der Spitze, ständig umzuverteilen und die Menschen in einer, sozusagen ihnen beizubringen, Hilflosigkeit zu lernen und vom Staat abhängig zu sein. Das Problem, was ich hier sehe, und das ist das, was Sloterdijk nicht sagt, irgendwann ist der Staat am Ende und kann nicht mehr neue Ansprüche finanzieren. Dann haben wir einen Staat, der nichts mehr leisten kann, der voll zugeschüttet ist mit Wohltaten, die er versprochen hat und die er auf Kosten der Zukunft ausgibt, und er kann nicht mal mehr Leuten die Hilfe zur Selbsthilfe geben. Unser Staat macht sich selbst ohnmächtig. Und das ist falsch, was hier Sloterdijk sagt, dass er sagt, eine unerhörte Aufblähung der Staatlichkeit. Diese unerhörte Aufblähung der Staatlichkeit führt zu einer Aufblähung der Ohnmacht. Interessant ist ja in dem Zusammenhang das Ergebnis der Europawahlen und wie darauf reagiert wurde. Wir erinnern uns, die SPD hat noch einmal verloren. Sie hat, wenn man das mit den letzten Europawahlen vergleicht, gar nicht mehr so sehr stark verloren, aber sie war halt schon auch sehr weit unten. Die Partei Die Linke hat zugelegt, aber auch gar nicht so viel. Interessant ist, was Franz Müntefering gesagt hat an dem Wahlabend am Sonntag als Reaktion auf das Abschneiden seiner Partei. Er hat gesagt, ja, naja, so ein Hinweis auf die Bundestagswahl ist das auch noch nicht. Da gehen ja, dies ist richtig, immer so wenig Leute wählen bei den Europawahlen. Den Klammern haben wir alle mitgedacht und vor allen Dingen, es gehen nur die Gebildeten wählen. Ist das nicht das Problem? Bei den Bundestagswahlen wählen auch wieder die anderen und die sind doch immer recht dankbar, wenn der Staat sie versorgt. Ah, ich glaube nicht, dass wir so bei der Europawahl die Gebildeten wählen. Also jetzt die Statistiker behaupten das aber doch immer. Ja, und bei den Bundestagswahlen wählen also auch die Doofen auch. Jetzt mal vorsichtig gesehen, aber irgendwie ist der Wähler ja nicht dumm. Und Menschen, die Kinder haben, kriegen mit, dass ihre Kinder einmal oder die Kinder der Kinder etwas bezahlen müssen, was jetzt von Leuten wie Müntefering und Steinmeier da mit aufgekrempelten Hemdsärmeln in die Welt geschleudert wird. Und dass das ein Unbehagen ist, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Die Leute spüren, wir sind ja alle Deutsche, die wir sozusagen mit das erste Geschenk, was wir kriegen, auch wenn wir Hartz-IV-Empfänger sind, ist ein Sparschwein. Und das hat uns geprägt. Und wir sind, plötzlich merken wir, dass alle unsere Sparschweine wollen und sich umverteilen wollen. Der Staat kann nicht umverteilen, der muss befähigen, der muss Arbeitsplätze schaffen. Und diese Handlungsunfähigkeit, des Staates. Gleichzeitig sagt man, wenn der Staat nichts gibt, dann ist der soziale Frieden in Gefahr. Und dann die Leute, die den sozialen Frieden predigen, die schüren sofort den sozialen Leid, indem dann die Ackermänner und wie diese ganzen Feindbilder alle heißen, berufen werden. Ich glaube, dass der Wähler das spürt, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Der Status quo ist nicht zu retten und die Zukunft wird veruntreut. Im Gespräch im Deutschlandradio Kultur ist gerade Wolfgang Nowack, der Leiter der Alfred-Herrhausen-Stiftung. Anlass für unser Gespräch ist ein Essay des Philosophen Peter Sloterdijk gestern in der FAZ. Und er fordert ja, so richtig viel Konsequenzen, finde ich, hat er nicht zu bieten in seinem Artikel, aber er fordert ja, wir sollen nun alle eigentlich zum Finanzamt gehen, im übertragenen, auch direkten Sinne, und sagen, nun gebt uns doch die Steuern zurück, damit wir selber was damit machen können. Das ist vermutlich nicht die Lösung, oder? Nicht die Lösung, und auch nicht die Lösung ist die Lösung, dass man dann nach Luxemburg oder in die Schweiz fährt und dort seine Steuern ablehnt. Das ist Zumwinkel und Co. Die Lösung wird sein, dass der Staat sich mehr darauf beschränken muss, wenn er Hilfe gibt, sozusagen gewissermaßen einen Vertrag mit dem Hilfsbedürftigen zu schließen. Und er sagt, ich gebe dir auf Zeit in einer Notlage und auf Dauer, wenn man nicht mehr nicht helfen kann, gebe ich dir Geld, damit du sozusagen von dieser Hilfe frei wirst. Aber dieses Vertragsverhältnis ist verloren gegangen. Und innerhalb der Parteien, und der Steinmeier ist ein gutes Beispiel, spricht man natürlich nur noch vor den Leuten, die von der Umverteilung leben, die Gewerkschaften und andere. Aber dass wir in diesem Staat eigentlich das Geld völlig unsinnig aussehen, ich bin nun mal Schulpolitiker gewesen, in Nordrhein-Westfalen und wahrscheinlich auch in Berlin gibt man irrsinnige Gelder für Personalräte aus, aber nicht für die Schulen. In Nordrhein-Westfalen waren es 20 Millionen Euro pro Jahr, überlegen Sie sich das mal, 20 Millionen Euro pro Jahr, und in Berlin werden es auch ein Millionenbetrag sein. Das gibt man alles in Leute, die damit beschäftigt sind, andere zu entmündigen und für die zu sorgen. Wir brauchen tatsächlich, Politik ist wahrscheinlich auch Verhaltensänderung. Wir müssen aus der gelernten Hilflosigkeit ausbrechen und stolz darauf sein, was zu tun. Und das ist dieser ganze Fürsorgende, dieser Papa- und Mama-Staat, ist etwas, der uns das abgewöhnt und uns eigentlich und dich damit überfordert und damit, ich möchte ihn auch so noch gerne mal gebrauchen, die Zukunft veruntreut. Und das macht einen so ärgerlich, dass Sloterdijk am Schluss dann irgendwo stecken bleibt, das kann ich ihm nicht übel nehmen, aber er hat wenigstens dem Schlussteil seines Textes den Finger auf die Wunde gelegt. Das erinnert mich, was Sie gerade gesagt haben, Herr Nowack, so ein bisschen an den damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog und seinen Begriff von dem Ruck, der durch Deutschland gehen soll. Also ja, der Ruck ist ja nicht gegangen. Nein. Das lag ja nicht nur an der mangelnden Macht von Herrn Herzog. Der Ruck kommt irgendwie nicht. Glauben Sie denn wirklich, dass das was passieren wird? Denn ich meine, klar ist ja eins, das sagt Sloterdijk, das sagen Sie, die Anzahl der Nehmer ist ja bei über 50% und die können ja kein Interesse daran haben, dass sie nicht mehr so viel nehmen können. Das ist das Problem, dass wir zumindest in einer Stadt wie Berlin haben, dass wir aber zum Glück noch nicht im ganzen anderen Land haben. Und irgendwann werden die Geber das noch nicht mehr geben können. Wir leben in einer vernetzten Welt, aber in einer Welt mit offenen Grenzen. Und wenn sie schon, die Leute werden dann aus dem Land herausgehen. Nicht, weil sie keine Steuern mehr zahlen wollen, sondern weil sie auch eine Gegenleistung vom Staat erwarten. Und diese Gegenleistung bekommen sie nicht mehr. Ich fürchte, dass wir das ist vielleicht die einzige Lösung hier, dass wir so verschuldet sind, dass wir entweder eine Währungsreform machen und alle enteignen, oder dass der Staat anfängt, wieder den Einzelnen zu fordern und nur dann zu fördern, wenn er ihn noch fordern kann. Das fängt in der Schule an und das fängt auch in der Politik an. Aber natürlich Wahlkampfzeiten ist die völlig die falsche Zeit, so etwas zu machen. Und es gibt für diese Ansichten von Herrn Sloterdijk und von anderen, gibt es keine Partei. Es gibt nur eine Unzufriedene, die Steuern zahlen. Und ich weiß nicht, ob das auf Dauer so bleiben kann. Aber haben wir nicht noch ein ganz anderes Problem bei diesen Milliardenbeträgen, die jetzt, sei es direkt ausgegeben wurden oder auch als Bürgschaft versprochen? Funktioniert denn das? Ich meine, ich habe jetzt auch das Gefühl, wenn an der einen Ecke 20 Milliarden oder mehr ausgegeben werden und dann will mir jemand erzählen, an der Ecke in der Kleinstadt, wo irgendwas gespart werden muss, können wir 150.000 nicht mehr ausgeben. Das glaubt doch kein Mensch mehr. Ja, sicher, das sind die Unverhältnismäßigkeiten, aber wir hätten ja auch nicht überall helfen dürfen. Ich will das mal, weil ich jetzt in einem Organisation arbeite, die von einer Bank gefördert wird, will ich mich jetzt nicht herausreden und sagen, dass da Garantien gegeben werden müssen. Aber weil der Staat gerade so mächtig ist, ja, die Milliarden haben wir gehen müssen für Banken, die der Staat zugrunde gerichtet hat. Der Herr Stoiber, der hier große Anklagen hebt, hat Milliarden seinem Land Schulden verursacht, weil die Landesbanken da sind. Da sieht man, dass der Staat, also mit seinem, der jetzt so gefeiert wird, eigentlich einer der größten Verursacher der Krise ist, auch weil er es an einem Regelwerk hat fehlen lassen. Man erwartet vom Staat die Gesetze und nicht von den Bürgern. Natürlich ist das schwer zu erklären, jemand, der dann in einer Stadt sagt, wir können die Schule nicht sanieren, weil wir kein Geld mehr haben. Oder weil die Stadt, das ist auch der Fall heutzutage, dass er spekuliert hat. Das haben viele Städte auch gemacht. Wir müssen, das ist das mit dem Schulden umgehen. Das ist etwas, was wir nicht machen können. Und bei Opel wird alles versprochen, jetzt lesen wir immer mehr, dass die Arbeitsplätze verlagert werden sollen mit deutschem Geld. Und bei Arcandor müssen Kaufhäuser gestützt werden, bei denen keiner kauft, und eine Unternehmerfamilie geschützt werden. Und in Nordrhein-Westfalen hat man jahrelang die Kohle subventioniert, glaube ich, mit 100.000 Euro pro Kumpel, und hat billige Kohle aus Australien geholt. Dieser Staat, der den Status quo retten will, muss durch einen Staat abgelöst werden, der die Zukunft in den Vordergrund seiner Überlegungen stellt und uns zwingt, in die Zukunft zu gucken und nicht zu hoffen, dass die Gegenwart permanent ist. Wolfgang Nowak von der Alfred-Herrhausen-Stifung mit einer Reaktion auf Peter Sloterdijks Essay über den steuerstaatlich zugreifenden Semisozialismus. Herr Nowak, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch.